Kapitel 4. Mit Sonderförderzonen die ostdeutsche Wirtschaft auf die Überholspur bringen. Bayerische Montagsreden. Jeder Montag begann in meiner Zeit als Generalsekretär der CDU mit der morgendlichen Telefonschalte zwischen der engsten Führung der Unionsparteien. Die wöchentliche Abstimmung mit dem CSU-Parteivorsitzenden Markus Söder hatten Friedrich Merz und ich nach den schmerzhaften Erfahrungen aus dem Streit der beiden Schwesterparteien um die Kanzlerkandidatur gleich zu Beginn unserer Amtszeit im Januar 2022 eingeführt. Zum Wochenstart um 8 Uhr waren wir somit immer mit Söders Münchner Parteizentrale verbunden. Ein folkloristisch-bayerisches Hintergrundbild, wie ein Blick auf die Zugspitze oder den bayerischen Teil des Bodensees, durfte bei Markus Söder ebenso nicht fehlen wie ein zünftiges Frühstück in Reichweite. Auf Söders Seite waren sein Generalsekretär und seine engsten Mitarbeiter in der Staatskanzlei dabei. Auf der CDU-Seite waren es Friedrich Merz, der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frey und ich. Kleiner Kreis, vertraulich, freundlich und doch immer darauf achtgebend, was die Schwester für die kommende Woche wohl plante. Markus Söder nahm bei der direkten Ansprache und Bewertung von Aktivitäten, vor allem der CDU-Ministerpräsidenten, zumeist kein Blatt vor den Mund. Mit einem deftig belegten Brötchen in der Hand waren oft vor allem Hendrik Wüst und Daniel Günther sein Gesprächsthema. Meist süffisant beurteilte er dabei, wie die Ministerpräsidenten des aus seiner Sicht von ihm bezahlten Nordens des Landes die Ansiedlung mittelständischer Unternehmen in der vergangenen Woche feierlich begangen hatten. Unternehmen, deren Eröffnung bei ihm gerade einmal landratstaugliche Termine darstellen würden. Kraft und Stärke seines Bundeslandes zu erwähnen, tat ihm sichtlich gut. Er betonte die Bedeutung des Südens nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für den politischen Erfolg und eine baldige Übernahme von Verantwortung im Bund. Nicht fehlen durfte dabei der Hinweis, dass er natürlich alles tue, um die Union wieder zu neuer Stärke zu führen. Sein Selbstbewusstsein kannte kaum Grenzen. Friedrich Merz erhielt in diesen Montagsrunden unzählige Ratschläge, was in der Union getan werden müsse, um erfolgreich zu sein. Es war jedoch klar, dass dies aus Söders Sicht bedeutete, dem selbstbewussten bayerischen Ministerpräsidenten zu folgen und seinen Rat umzusetzen. Die Stärke der Wirtschaft des deutschen Südens zu erhalten und auszubauen, gehörte aus Söders Sicht immer dazu. Während in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt die Eröffnung jedes Windrades vom Ministerpräsidenten begleitet würde, ging es bei ihm eben um die für das Land wirklich lebensnotwendige Industrie, um die großen Player, so seine unmissverständliche Botschaft. Einmal abgesehen vom nicht immer für alle erfrischenden Sendungsbewusstsein des Ministerpräsidenten, ist die wirtschaftliche Stärke des Südens unseres Landes in der Tat mehr als beeindruckend. Knapp die Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts wird in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen erwirtschaftet. Das war nicht immer so. Zwar war Baden-Württemberg seit Beginn des Finanzausgleichs ein sogenanntes Geberland und Hessen noch nie ein Nehmerland, sondern hat in den frühen 1950er Jahren 4 Jahre lang nur keine Ausgleichsbeiträge getragen. Aber Bayern hat sich erst seit Ende der 1980er Jahre vom Empfänger zum Geberland gemausert. Die Entwicklung Bayerns könnte beispielhaft für die neuen Bundesländer sein. Das Agrarland war zunächst ein wirtschaftliches Sorgenkind der alten Bundesrepublik. Vor allem die seinerzeit teuer zu importierende Kohle war ein Hemmschuh für die Entwicklung der Industrie. Mit dem Bau einer eigenen Gaspipeline aus Italien nach Bayern und Investitionen in die Kernkraft gelangen erste Erfolge bei der wirtschaftlichen Aufholjagd. Im nächsten Schritt gab es eine massive staatliche Förderung von Technologiemessen, Technologiezentren, Instituten für angewandte Forschung, Zentren für Mikroelektronik, Informationstechnik und angewandte Mikroelektronik etc. Erheblich verstärkt wurde nun auch der politische Druck auf die Wissenschaft, intensiver mit der Wirtschaft zu kooperieren. Mit dem Fall der Mauer wurde die bis dahin geografisch eher ungünstige Lage plötzlich zum weiteren Standortvorteil. Das stärkste Wirtschaftswachstum erlebte Bayern unmittelbar nach der Wiedervereinigung. Der Zuzug von jungen Arbeitskräften aus den neuen Bundesländern half dabei erheblich. Der Osten des Landes wurde demgegenüber seit der Wiedervereinigung häufig mit gescheiterten Ansiedlungen in Verbindung gebracht. Und auch wenn vieles gelang, die Reizwörter Cargolifter, Lausitzring oder Solar Valley stehen beispielhaft für das demütigende Scheitern großer Ideen. Immer wieder wurde über die Schaffung von Sonderwirtschaftszonen für den Osten gesprochen, um den Negativtrend zu stoppen und regionale Ansiedlungsturbos zu zünden. Den vielen Sonntagsreden folgten eher wenige Taten. Noch immer hängt der Osten dem Westen deutlich hinterher. Warum also heute nicht noch einmal über Sonderwirtschaftszonen sprechen? Ohne Sonderförderung geht es nicht. Es wird nicht Sonderwirtschaftszone genannt, aber all das, was wir zum Thema Alternativen zur Braunkohle in der Lausitz machen, trifft es doch genau. Wir erhalten 40 Milliarden Euro vom Bund, um damit in die Zukunft gerichtete Projekte zu fördern und Infrastruktur zu bauen. Erzählt mir Michael Kretschmer, als ich mit ihm in seinem Dresdner Amtssitz über die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland spreche. Uns beide treibt um, dass die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland immer noch deutlich schwächer als die in Westdeutschland ist. Ostdeutschland ist nach wie vor eine Transformationsökonomie. Dies hat sich auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht verändert und war auch schon vor 15 Jahren so, als sich ein Team um Klaus von Donani und Matthias Platzek in einem gemeinsamen Beitrag für das IFO-Institut, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., mit dieser Frage beschäftigte. Sonderwirtschaftszonen zeichnen sich der Literatur nach vor allem dadurch aus, dass in ihnen besondere Steuersätze, Zollvorschriften und Arbeitsgesetze gelten. Zumeist sind es auch Gebiete mit niedrigeren Löhnen. Letzteres ist in Ostdeutschland immer noch der Fall und hat sich durch den deutlich geringeren Umfang von Sonderzahlungen im Zuge der Pandemie und des Inflationsausgleichs nochmals verstärkt. Im Jahr 2022 lag das durchschnittliche Bruttogehalt von Vollzeitbeschäftigten im Osten rund 13.000 Euro unter dem im Westen, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Die Lohnunterschiede zwischen Ost und West haben sich damit wieder leicht erhöht. Als Ursache werden vor allem geleistete Sonderzahlungen genannt, von denen Arbeitnehmer in den alten Bundesländern stärker profitierten. Die Lohnlücke zwischen Ost und West von etwa 20% hält sich damit kontinuierlich, unter anderem durch kleinere Betriebe im Osten, andere Wirtschaftssektoren und ein niedrigeres Preisniveau. Die Wiedervereinigung wirkt auch nach über 30 Jahren nach. Auch bei den Sozialleistungen war dieser Unterschied über viele Jahre vorhanden. Sozialhilfe und Arbeitslosengeld waren im Osten des Landes lange Zeit deutlich geringer als im Westteil der Republik. Mit meinem Vorschlag zur Schaffung von Sonderwirtschaftszonen in den ostdeutschen Bundesländern geht es mir nicht um besondere Steuersätze, Zölle oder Arbeitsgesetze. Daher werde ich für meine Idee auch einen anderen Begriff als den der Sonderwirtschaftszone nutzen. Vielleicht trifft es die Bezeichnung Sonderförderzone besser. Denn eine der Lösungen ist aus meiner Sicht, einen immer noch deutlich vorhandenen Kapitalausstattungsunterschied zwischen Ost und West, der sich jetzt noch einmal ganz maßgeblich als Problem herausstellt, zu beseitigen. Wir brauchen ein besonderes Förderprogramm zur Stärkung des Eigenkapitals für die Unternehmen im Osten, um ihnen Innovationskraft zu ermöglichen. Dazu sollten Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit entsprechendem Rangrücktritt ebenso gehören wie steuerliche Anreize für Unternehmensbeteiligungen der Mitarbeiter und die Förderung von mittelständischen Beteiligungsgesellschaften. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung stehen viele mittelständische Betriebe vor der Unternehmensnachfolge. Während sich in Westdeutschland für die dortigen Unternehmen die Nachfolgen einfach finden lassen, ist dies in den neuen Bundesländern deutlich schwieriger. Zigtausende Unternehmensübergaben von der ersten auf die zweite Generation stehen aktuell an. Durch das Steuerrecht und die viel zu geringe Kapitalausstattung im Osten droht ein Wegbrechen unzähliger mittelständischer Betriebe in den neuen Ländern. Um das zu verhindern, braucht es ein auf die Verhältnisse in Ostdeutschland zugeschnittenes Wirtschaftsförderprogramm, das Unternehmensnachfolgern sowohl die Übernahme eines Unternehmens als auch einen darauf folgenden Innovationsschub ermöglicht. Auf der Konferenz Ostdeutschland 2030 – Heimat und Zukunft, die am 17. November 2023 in Leipzig stattfand, forderte auch Staatsminister Carsten Schneider zur Überwindung der Spaltung zwischen Ost und West eine stärkere Förderung strukturschwacher Regionen im Osten und betonte die Bedeutung von Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft, um die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland voranzutreiben. Politische Bündnispartner für diese Initiative sind somit vorhanden. Das Defizit an mittleren und großen Unternehmen. An einer Frage entscheidet sich der Weg, den die ostdeutsche Wirtschaft gehen wird. Bleibt Ostdeutschland auch weiterhin ausschließlich Sitz des in Krisenzeiten stets schneller anfälligen Kleinstmittelstands? In allen Gesprächen mit anerkannten Wirtschaftswissenschaftlern unseres Landes wurde mir verdeutlicht, dass die klassischen Mittelstandsbetriebe in Ostdeutschland fehlen, die sich im Westen des Landes über Jahrzehnte entwickelt haben. Ostdeutschland verfügt über eine schwächere Mittelstandsstruktur als Westdeutschland. Im Prinzip fehlt im Osten der Mittelstand, wie wir ihn aus dem Westen kennen. Größere mittelständische Unternehmen sind deutlich weniger vertreten. Das behindert den wirtschaftlichen Aufschwung in den ostdeutschen Regionen. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft ist es bislang nicht gelungen, die Wertschöpfungslücke in Relation zu Westdeutschland in Höhe von etwa 27% bezogen auf das BIP je Einwohner zu schließen. Das heißt also, dass die Wirtschaftskraft des ostdeutschen Mittelstandes deutlich geringer ist. Als CDU-Generalsekretär konnte ich mich von diesem existenziellen Unterschied immer wieder persönlich überzeugen. Ich erinnere mich beispielsweise an meine Besuche in Baden-Württemberg. Starke Mittelständler wie die Firma Lignotrend in Weilheim konnte ich dort kennenlernen. Zusammen mit dem örtlichen Bundestagsabgeordneten wurde ich durch das Werk dieses Unternehmens geführt, das Schulen und Turnhallen in Holzbauweise errichtet. Millimetergenaue Module mit Präzisionsmaschinen aus der Region werden dort gefertigt. Das Unternehmen mit gut 160 Mitarbeitern präsentierte sich mit erstklassigen Produkten. Es waren, wie im Südwesten üblich, bei solchen Terminen immer örtliche Landräte, Bürgermeister, ehemalige und amtierende Landtags- und Bundestagsabgeordnete dabei. Alle emsig darum bemüht, den heimischen Unternehmen die besten Bedingungen für ihren unternehmerischen Erfolg zu ermöglichen. Kleinere und mittlere Forschungseinrichtungen wurden oft von den Unternehmen selbst geschaffen. Auch in Ostdeutschland konnte ich viele engagierte Unternehmen kennenlernen. Ich erlebte auch den großen Einsatz des Wirtschaftsministers von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze. Ich spürte bei den gemeinsamen Firmenbesuchen mit ihm, wie eng und kenntnisreich bis in Details er mit den Unternehmen in Austausch war. Auf ein eingespieltes Netzwerk von kommunalen und landespolitisch verankerten Politikern wie in Westdeutschland konnte er dabei jedoch nicht in gleicher Form zurückgreifen. Die politisch Verantwortlichen, die solche Termine begleiteten, waren immer weniger. Vieles lastete allein auf seinen Schultern. Zudem waren die Unternehmen deutlich kleiner. Die verfügbare Kapitalausstattung für Investitionen in Zukunftstechnologien oder in Forschung und Entwicklung war deutlich geringer oder oft schlicht nicht vorhanden. Bei diesen persönlich gesammelten Erfahrungen handelt es sich nicht um Einzelfälle. Marcel Fratscher und Joachim Ragnitz, zwei sehr renommierte Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland, die gerade die ostdeutsche Wirtschaftsentwicklung über viele Jahre eng begleitet und untersucht haben, bestätigten mir dies unabhängig voneinander. Professor Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden kommt zu der ernüchternden Erkenntnis, dass es in den letzten Jahren keine signifikanten Aufholprozesse seitens der ostdeutschen Wirtschaft gab. Das liege auch daran, so seine Einschätzung, weil sich der Westen eben auch weiterentwickelt hat und dies mit deutlich besserer Kapitalausstattung und verbessertem Arbeitskräfteangebot. Dementsprechend ist seine Erwartung, dass wir zwar künftig durchaus Regionen im Osten der Republik haben werden, die deutlich aufholen, Einen flächendeckenden Angleichungsprozess wird es aber wohl in den nächsten Jahren nicht geben. Auch Professor Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW, stellt ein erhebliches Defizit an klassischen mittelständischen Betrieben mit einer Mitarbeiterzahl von 500 und mehr Beschäftigten im Ost-West-Vergleich fest. Solche Mittelständler sind aber unglaublich wichtig, weil ihre Unternehmen häufig Innovationstreiber sind. Eine gewisse Größe sowie Kapital sind notwendig, um Forschung und Entwicklung zu betreiben, eigene Produkte zu kreieren und dadurch Marktführer zu werden. Das ist die zentrale Herausforderung, so seine Einschätzung. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Mittelständler in Richtung dieser Größenordnung entwickeln. Das Fehlen von signifikantem Mittelstand mit kräftiger Statur in den neuen Bundesländern hat wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Länder und Kommunen, denn es fehlen dadurch Steuereinnahmen. Darüber hinaus benachteiligt das bundesrepublikanische Prinzip der Unternehmensbesteuerung am Hauptsitzort die neuen Bundesländer. Ich bin darauf in Kapitel 3 eingegangen und habe den Vorschlag unterbreitet, die Besteuerung am Ort der Wertschöpfung und nicht am Ort des Unternehmenssitzes vorzunehmen. Das Ungleichgewicht ließe sich zudem durch die gezielte An- und Umsiedlung von Hauptsitzen der großen Unternehmen ändern. Ich plädiere dafür, beides in Angriff zu nehmen. Für die Umsiedlung der Hauptsitze bieten sich vorrangig die Unternehmen an, bei denen die öffentliche Hand maßgeblicher Miteigentümer ist, die Deutsche Post und die Lufthansa beispielsweise. Wie schwer es ist, private deutsche Unternehmen von der nationalen Verantwortung ihrer unternehmerischen Entscheidungen zu überzeugen, musste der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl in den 1990er Jahren schmerzvoll erfahren. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff berichtet mir von einem Besuch im Jahr 1992 bei Helmut Kohl. Er war damals Arbeitsamtsdirektor in Wittenberg und reiste mit einigen Gewerkschaftlern zum Kanzler, weil sie sich gegen die Schließung der Stickstoffwerke Piesteritz durch die Treuhandgesellschaft wehren wollten. Haseloff erinnerte sich, dass an jenem Tag der Anruf bei Kohl einging, dass Audi sich entschieden habe, mit einem Werk nicht in den Osten Deutschlands, sondern nach Ungarn zu gehen. Ich habe richtig den Frust von Helmut Kohl gesehen, als er sagte: Die deutschen Unternehmen lassen mich im Stich, die haben die nationale Bedeutung der Wiedervereinigung nicht verstanden. Die Stickstofffabrik wurde damals noch einmal von der Schließungsliste genommen, nachdem Kohl mit Treuhandchefin Birgit Breuel telefoniert hatte. Heute gehört das Unternehmen zu den 50 größten Betrieben Mitteldeutschlands und ist Deutschlands größter Ammoniak- und Harnstoffproduzent. Welche Magnetfunktion Betriebe mit staatlicher Beteiligung bei der Förderung strukturschwacher Regionen haben, beschrieb mir Dr. Haseloff am Beispiel der Ansiedlung der französischen Total-Raffinerie in Leuna nach der Wiedervereinigung. Der französische Staatspräsident François Mitterrand entschied auf Bitten und in enger Abstimmung mit Helmut Kohl, den Aufbau einer Niederlassung des staatseigenen französischen Konzerns an diesem historischen Chemiestandort. Diese Ansiedlung beflügelte weitere Unternehmen, wie die des Pharma-Riesen Bayer. Die in Sachsen-Anhalt seither tief verwurzelte Produktionsstätte für die weltweit vertriebenen Aspirintabletten wäre ohne die Ankerinvestition von Total kaum denkbar gewesen. Inzwischen sind im Osten der Republik schon etliche große Ansiedlungen und gezielte Weiterentwicklungen bestehender Leuchttürme geglückt. Da sind Carl Zeiss, Jenoptik und viele spezialisierte Marktführer in Jena. Wir haben Tesla in Grünheide, Infineon und die Chipindustrie in Dresden oder Intel in Magdeburg. Besonders zu erwähnen ist auch der Unternehmer Holger Leclerc, der aus dem ehemaligen VEB Spezialfarben Oranienburg das größte Familienunternehmen Ostdeutschlands gemacht hat. Der brandenburgische Folienspezialist Orafol gilt heute als Hidden Champion des Mittelstands. Seine selbstklebenden Folien verstecken sich in Autos, Flugzeugen oder Schiffen, auf Kreditkarten, Ausweisen und in elektronischen Geräten. Leclerc begann mit 66 Mitarbeitern, heute sind es allein in Oranienburg 1285. Weitere 3000 Menschen arbeiten für Orafol in anderen europäischen Ländern und in Übersee. Allerdings beklagt Leclerc eine fehlende Willkommenskultur für Unternehmer in Deutschland und sieht hier einen gravierenden Unterschied zu den USA. Die Riesenprobleme am Wirtschaftsstandort Deutschland, von der Überbürokratisierung bis zur mangelhaften Energiepolitik, machen andere Standorte immer attraktiver. Solche Hochkaräter sorgen für regionale Anziehung und steigenden Wohlstand. Denn sie haben die Ausstrahlung und Anziehungskraft, Sonderförderzonen zu formen. Aber es reicht nicht aus, um in den neuen Bundesländern eigenständig wettbewerbsfähig zu werden. Energiekosten und Infrastruktur gerechter verteilen. Ein zentraler Punkt zur Standortentwicklung ist die Bereitstellung preisgünstiger Energie, wie auch Holger Leclerc betont. Auch dieser Aspekt war für die bayerische Trendwende vom Agrar- zum Industrieland vor mehr als 4 Jahrzehnten von erheblicher Bedeutung. Schon heute sind die reinen Herstellungskosten für Energie in Nord- und Ostdeutschland niedriger als im Süden der Republik. Eigentlich, denn die Netz- und Transportkosten sind für den Süden deutlich höher, werden aber aktuell überproportional von den Endkunden im Norden getragen und nicht von den Verbrauchern im Süden. Hier sind schnellstens Veränderungen notwendig. Das derzeitige System der Finanzierung der Netzentgelte muss umgehend geändert werden. Entgegen allen Erwartungen führt nämlich der Ausbau der erneuerbaren Energien im Norden und Osten zu immer höheren Stromkosten. Grund dafür ist die derzeitige Regelung zum Ausbau der Stromversorgung in Deutschland. Egal, ob ein Windrad, eine Photovoltaikanlage oder ein Kraftwerk gebaut wird, die Kosten für den Anschluss müssen die Bewohner der Region tragen, in der die Anlagen stehen. Bildlich gesprochen, das Kabel, das vom Windrad bis zur nächsten Steckdose führt, muss von eben der Gemeinde, in der die Steckdose steht, bezahlt werden, auch wenn der Strom dann anderswo verbraucht wird. Diese Anschlusskosten werden regional umgelegt und erscheinen als sogenannte Netzentgelte auf der Rechnung, unabhängig davon, ob der Strom vor Ort genutzt oder in andere Teile der Republik geschickt wird. Die Menschen müssen die Netze also finanzieren, obwohl sie dazu dienen, ganz Deutschland mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Besonders hart trifft es den Norden und Osten, wo besonders viele erneuerbare Energiequellen stehen, aber vergleichsweise wenig Einwohner leben. Eine Durchschnittsfamilie in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden zahlt wegen der hohen Netzentgelte jährlich 180 Euro mehr für Strom als Familien in Bayern oder Baden-Württemberg. Für die Industrie und Wirtschaft mit ihrem deutlich höheren Stromverbrauch sehen die Kostenunterschiede entsprechend noch gravierender aus. Es gibt noch eine weitere ungerechte Kostenbelastung für die Bevölkerung und Wirtschaft im Norden und Osten, den sogenannten Wegwerfstrom. Wenn bei starkem Wind die Windräder deutlich mehr Strom produzieren oder bei intensiver Sonneneinstrahlung mehr Solarstrom erzeugt wird, als ins Netz eingespeist werden kann, müssen die erneuerbaren Energiequellen außer Betrieb genommen werden. Und auch dafür zahlen die Menschen im Norden und Osten. Der Strom, der hätte erzeugt werden können, darf nach der aktuellen Gesetzeslage von den Erzeugern trotzdem abgerechnet werden. Dieser nicht genutzte Strom oder auch Wegwerfstrom verursacht jährlich Kosten von rund 300 Millionen Euro. Und auch diese Kosten werden regional über die Netzentgelte auf die Bevölkerung und von der Industrie auf die Verbraucher umgelegt. Wir brauchen schnell ein verursachergerechtes Abrechnungssystem. Die Bundesnetzagentur muss sich darum kümmern, dieses bislang ungerechte System zu verändern. Diejenigen Bundesländer, die ein Mehr an erneuerbarem Strom erzeugen und keine teuren Netze für den Transport benötigen, müssen davon auch profitieren und diesen Vorteil an den lokalen Mittelstand, die Industrie und die Verbraucher weitergeben können. Diesem Grundprinzip folgend würden auch im Süden jene Regionen Vorteile generieren, die dort erneuerbare Energiequellen aufbauen und damit dem ganzen Land einen Schub geben. Für die Speicherung und den Transport der Solar- und Windenergie wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle einnehmen. Eine erste wichtige Entscheidung in diese Richtung ist der Aufbau eines sogenannten Wasserstoffkernnetzes, um den Wasserstoff bundesweit zu transportieren. Die 9.700 Kilometer langen Leitungen sollen zwischen 2025 und 2032 in Betrieb gehen. Eine der Hauptleitungen des Wasserstoffkernnetzes ist im Osten geplant und soll von Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern östlich an Berlin vorbei durch Brandenburg bis zu den wichtigen Chemiestandorten im Dreieck Halle-Leipzig-Leuna führen. Dabei soll eine bestehende Pipeline, die bis zum Ukraine-Krieg eine der Haupttransportleitungen für Erdgas war, für den Transport von Wasserstoff umgerüstet werden. Damit ist die Basis für eine Versorgung der ostdeutschen Wirtschaftsunternehmen mit nachhaltigem Wasserstoff gelegt. Es bleibt aber noch viel zu tun, um die zum Teil sehr energieintensiven Unternehmen, siehe die Chemieindustrie in Leuna, auch in Zukunft sicher versorgen zu können. Ebenso wie dem Wasserstoffkernnetz kommt auch den Wasserstoffspeichern eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Wirtschaft zu. Ohne leistungsfähige Wasserstoffspeicher wird der Markthochlauf für Wasserstoff nämlich nicht funktionieren. Die Industrie braucht Strom zu jeder Tages- und Jahreszeit, unabhängig von der Verfügbarkeit regenerativer Energien, und es gilt, eine Systemstabilität sowie Versorgungssicherheit zu garantieren. Deshalb müssen Wasserstoffspeicher von vornherein bei der Infrastruktur mitgeplant werden. Auch hier hat Ostdeutschland mit der möglichen Integration der Salzkaverne bei Rüdersdorf in der Nähe Berlins und des Energieparks in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt sehr gute Voraussetzungen, um die dort entstehenden Wasserstoffspeicher an das Wasserstoffkernnetz anzuschließen und damit die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Vor allem der Gasspeicherstandort Rüdersdorf ist mit seiner Nähe zur Metropolregion Berlin und zu den geplanten Wasserstoffleitungen für den Aufbau des deutschlandweit geplanten Wasserstoffkernnetzes geografisch optimal gelegen. Er ist zudem der erste Speicherstandort für Import- und Erzeugungsprojekte rund um Lubmin sowie für Wasserstoff aus Polen bzw. über den sogenannten Northern Baltic Hydrogen Corridor in Richtung Deutschland. Der Speicher in Rüdersdorf könnte der Schlüsselfaktor für eine sichere Versorgung der Hauptstadtregion sowie der PCK-Raffinerie Schwedt und des Stahlwerkes von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt werden. Doch so positiv das alles klingt, noch fehlen für die Umsetzung sowohl der regulatorische Rahmen als auch die notwendigen Förderprogramme. Und das gilt nicht nur für den Speicher in Rüdersdorf, sondern auch für die sogenannten Anschlussleitungen an einzelne Endverbraucher, egal ob Unternehmen oder Privatpersonen. Diese Anschlussleitungen sind nämlich nicht Bestandteil des Wasserstoffkernnetzes und damit der von der Bundesregierung beschlossenen Förderung, da der Fokus des Kernnetzes zunächst einmal auf der überregionalen Transportebene liegt. Hier gilt es aber anzusetzen und eine besondere Förderung für die neuen Bundesländer, die bisher durch das ungerechte System der Netzentgelte bei den erneuerbaren Energien benachteiligt wurden, in Angriff zu nehmen. Eine spezielle, zielgerichtete Förderung der Wasserstoffspeicher und Anschlussleitungen im Osten durch Bundesmittel könnte ein enormer Standortvorteil für die Unternehmen sein und in Planung befindliche Gewerbegebiete höchst attraktiv werden lassen. Bestes Beispiel ist der Cleantech Business Park in meinem Wahlkreis in Berlin-Marzahn. Die von Lubmin kommende Leitung wird nur 7 Kilometer entfernt von Berlin verlaufen. Den Anschluss bis Marzahn gilt es aber noch zu planen und zu bauen. Werden hier Fördermittel bereitgestellt, kann die geplante Wasserstofffabrik noch schneller realisiert werden und die Versorgungssicherheit mit Wasserstoff wäre für die Unternehmen, die sich im Cleantech Business Park ansiedeln, garantiert. Dass auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, solche Förderungen nicht ausschließt, ist bei einem Blick auf die Website des Ministeriums zu erkennen. Dort heißt es zum Thema Netzausbau: Das Kernnetz bildet nur den Startschuss und ist nicht die endgültige Ausbaustufe der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland. Die zweite Stufe der Wasserstoffnetzplanung beschreibt ein überregionales, flächenversorgendes Wasserstoffnetz, das durch Szenario- und bedarfsbasierte Planung bestimmt werden wird. Na dann mal ran, kann ich dazu nur sagen. Zukunftsanker im Osten für den Westen. Die notwendigen Wirtschaftsansiedlungen im Osten der Republik benötigen beste Rahmenbedingungen. Das heißt, es braucht nicht nur Ankerinvestitionen, sondern auch ein attraktives Umfeld für die neuen Fachkräfte und deren Familien. Deren Zuzug könnte die Folgen des demografischen Echos durch die wiedervereinigungsbedingte Abwanderung lindern. Vor allem junge, gut ausgebildete Fachkräfte wanderten in den Jahren nach 1990 aus den neuen Bundesländern in den Westen oder ins Ausland ab, was zu einem Ungleichgewicht in der Altersstruktur der Bevölkerung führte und sich negativ auf das Sozialgefüge auswirkte. Es waren zudem auch mehr Frauen als Männer, die sich auf den Weg machten. Das daraus resultierende demografische Echo, deutlich weniger Geburten, auch noch Jahre später, wenn der nächste Nachwuchs kommen könnte, führt zu einer geringeren wirtschaftlichen Dynamik, weiterem Fachkräftemangel und einem steigenden Bedarf an sozialen Dienstleistungen für eine alternde Bevölkerung. Durch den Zuzug von gut ausgebildeten Fachkräften und deren Familien könnten diese Probleme gelindert und die Region langfristig gestärkt werden. Besonders die Zuwanderung aus den europäischen Nachbarstaaten hat in den vergangenen Jahren den wirtschaftlichen Aufschwung ermöglicht. Daran gilt es anzuknüpfen. Die zielgerichtet geförderten Wirtschafts- und Innovationszentren, die oben definierten Sonderförderzonen, benötigen dafür zusätzliche Unterstützung im Auf- und Ausbau der frühkindlichen und schulischen Bildung sowie der sozialen und kulturellen Infrastruktur. Dann werden diese Standorte attraktiv sein. Worauf sollten wir uns also fokussieren? Die in manchen Diskussionen immer wieder auflebenden Ideen von klassischen Sonderwirtschaftszonen können wir getrost beenden. Die wird es nicht mehr geben. Stattdessen sollten wir daran arbeiten, Sonderförderzonen dort zu entwickeln, wo es wirklich sinnvoll ist. Erste gute Beispiele gibt es. In Grünheide, Jena, Dresden, Leuna oder Magdeburg. Gezielte Großinvestitionen fördern dort Zukunftsindustrien. Das ist der richtige Weg. Dieser müsste flankiert werden durch neue Regeln bei der Besteuerung. Diese müsste künftig nicht am Hauptsitz, sondern zwingend am Ort der Wertschöpfung erfolgen. Und der Osten braucht mehr Unternehmenshauptsitze als Ankerorte für wirtschaftliche Entwicklung. Hierfür kommen vorrangig Unternehmen, die in öffentlicher Hand sind, in Frage. So könnte zusätzliche bundesrepublikanische Wirtschaftskraft entstehen. Und aus den ostdeutschen Nehmerländern des Finanzausgleichs könnten perspektivisch finanziell unabhängige Bundesländer werden. Das würde der ganzen Republik helfen und das ewige Klagelied des reichen Südens beenden, den Osten immer mitfinanzieren zu müssen. Im übertragenen Sinn könnte so ein neuer Marshallplan aufgelegt werden, dessen Vorbild dem Westen nach dem Ende des Krieges den Weg in die wirtschaftliche Prosperität ermöglichte. So würden im Osten nicht nur zarte Hoffnungen auf weiteren Aufschwung gedeihen, sondern rund um möglichst viele Sonderförderzonen dauerhaft blühende Wirtschaftslandschaften entstehen. Profitieren würden alle davon, selbst Markus Söder und sein vor Kraft strotzendes Bayern.